Hallo, es ist wieder Montag. Hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4. Es beginnt die Woche von Montag zu Montag, vom 22. Juni bis zum 29. Juni. Wir senden wie immer direkt aus dem Herzen einer großen Stadt, aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. In den Hütten, auf den Seen, wo dein Herz hängt, hey ho, lass es gehen. Über Wolken, ein ins All, lass uns aufwärts fallen. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Politik, Geschichte und Kultur interessiert sind. Hört ihr Blinden, Taube seht, für was Neues ist es nie zu spät. Wie ein Dieb kommt in der Nacht, hast du dein Licht mitgebracht. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbst verwaltet, selbst finanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt sie wie immer Detlef Jeskals. Sehen uns beim Trauerweiden, Wald im Moos. Unsere Liebe, eine Wahl. Himmelweit. In den Hütten, auf den Seen, wo dein Herz hängt, hey, oh, lass es gehen, über Wolken. All. Lass uns aufwärts fallen. Vielen Dank. Es ist so schön, dass ihr alle da seid. Wunderbar. Danke. Ich liebe den Sommer. In unserer Straße liegt mal wieder nichts an. Und ich steh rum und weiß nicht warum. Die anderen genießen wohl das Fernsehprogramm. Doch jeden Abend ist mir das zu dumm. Vielleicht sollte ich mich mal richtig besaufen. Vielleicht sieht dann alles rosiger aus. Vielleicht sollte ich mir auch ein Motorrad kaufen. Vielleicht komm ich so aus dieser Falle raus. Irgendwann gehen heute Nacht die Lichter aus. Und ich lieg wieder sauer im Bett. Morgen früh steh ich dann so wie immer auf. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Nichts los und ich lebe hier und weiß nicht warum. Was soll ich nur machen? Ich langweil mich bloß. Was will ich zu Hause? Ich fühle mich noch jung. Vielleicht soll ich mal eine Reise machen nach Indien, Brasilien oder Hawaii. Vielleicht wird mir das Glück im Lotto lachen. Vielleicht sind da für mich ein paar Scheine dabei. Irgendwann gehen heute Nacht die Lichter aus und ich lieg wieder sauer im Bett. Morgen früh steh ich dann so wie immer auf. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Irgendwann gehen heute Nacht die Lichter aus und ich lieg wieder sauer im Bett. Morgen früh steh ich dann so wie immer auf. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Ach, wenn ich's doch nur mal anders hätt. Es ist Mittwoch, der 17. Juni. Ich befinde mich hier am Mittag um 14 Uhr an der Kreuzung Calle Caspe con Paseo San Juan. Es gibt hier eine kleine Menschenmenge von Krankenhaus und Pflegepersonal und die Leute protestieren. Sie haben den Verkehr abgesperrt und rufen Sprechchöre und vielleicht kriege ich gleich jemand vors Mikro. Der Verkehr ist gesperrt und die Leute stehen. Ich gucke mal, was auf den Schildern steht. Da steht Per un sol cap, digne y segur. Das heißt, für eine einzige ambulante Behandlungsstation, die den Namen verdient und die sicher ist. Es bestehen nämlich Pläne, soweit ich das verstanden habe, dass wieder Kürzungen im Gesundheitswesen vorgenommen werden sollen. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Sanitat Publica Independencia. Hier steht für ein öffentliches Gesundheitswesen. Per un cap public für öffentliche Gesundheitsstationen hier in Barcelona und in Katalonien protestieren die Menschen. Ich zähle ungefähr 50 bis 60 Personen, die hier stehen. Die meisten davon sind, wie gesagt, medizinisches Personal aus dem naheliegenden Cap hier am Paseo San Juan im Zentrum von Barcelona. Hier gibt es mittlerweile einen kleinen Polizeieinsatz. Hier hat jemand versucht, die Sperre zu durchbrechen, ein Auto. Die Mossos laufen direkt hin und kümmern sich um die Person, die da mit dem Auto versucht hat, durch die Protestmenge zu fahren. Die Person wird jetzt gezwungen, zurückzufahren. Es handelt sich um eine junge Frau. Es kommen gleich drei Polizisten angestürmt. Eine der Parolen, die gerufen wurde, heißt für mehr Sicherheit für die Patienten. Auch eine Forderung des medizinischen Personals, das hier auf die Straße gegangen ist. Und hier wird gerufen, hüpfen wir für eine neue medizinische ambulante Behandlung. So, das Auto ist gezwungen zurückzufahren. Die durften hier einfach nicht durchkommen. Die haben sich hier durchgeschmuggelt. ¿De qué va la protesta? Soy de una radio aquí local en Barcelona. Ah, vale. Pues nuestra protesta va porque somos dos equipos. Interview auf der Kundgebung am Paseo San Juan am vergangenen 17. Juni 14 Uhr. Estamos aquí en el Cap de San Juan. Ich wende mich an eine junge Frau in einem weißen Kittel. Eine Frage bitte, wir sind ein freies Radio, Contrabanda FM. Wogegen richtet sich der Protest? Ah ja, also, wir sind zwei Gruppen medizinisches Personal. Eine in der Calle Marina und wir hier in der ambulanten Krankenstation CAP Paseo San Juan. Es sind zwei Einrichtungen, die schon seit langem nicht mehr ausreichen für die medizinische Versorgung. Und jetzt hat sich die Situation durch die Pandemie verschlechtert. Wir haben keine geeigneten Räumlichkeiten für die Behandlung. Ja, das ist seltsam. Gerade jetzt müsste doch die Situation verbessert werden aufgrund der Pandemieerfahrungen, nicht wahr? Worauf führt man das zurück? Wer trifft die Entscheidungen jetzt? Pero hace 10 años que lo esperamos y nunca llega y ahora con toda la pandemia ya es insostenible la situación. Wir hängen vom ICS ab, vom X, vom Institut Catalán de Salud. dem katalanischen Gesundheitsinstitut, das wiederum von der Generalitat abhängt. Seit 10 Jahren schuldet man uns schon ein neues Kap, wo beide Gruppen gemeinsam arbeiten können und alle Patienten des Champlain Dret und Fort Pienk versorgt werden können. Doch seit 10 Jahren warten wir und nie kommt etwas. Und jetzt ist durch die Pandemie die Situation unhaltbar geworden. Hinzu kommt, dass das Ambulatorio Carlos I aus der Calle Marina wegen Gesundheitsgefährdung schließen musste. Die Präventiveinheit des Gesundheitsamtes hat das veranlasst, wegen Gesundheitsgefährdung des Personals. Und so sind also beide Belegschaften jetzt hier versammelt im Cap San Juan. Mehr als 70 Personen medizinisches Personal, die zusammenarbeiten müssen. Es gibt aber nicht genug Sprechzimmer für alle und die Bevölkerung hat zugenommen. Es sind über 28.000 Menschen, die wir jetzt hier betreuen müssen. Außerdem müssen wir mit isolierten Sektionen arbeiten. Das heißt, die Patienten, die Covid haben und Patienten, die nicht Covid haben, müssen streng getrennt werden. Und wir können keine angemessene ärztliche Versorgung auf diese Weise anbieten. Alle die Untersuchungen und Proben und alle die anderen Patienten, die jetzt nicht direkt Pandemiepatienten sind, die werden nicht angemessen medizinisch versorgt. Die einzigen Lösungen, die man uns anbietet, sind noch 5 Jahre länger warten oder uns in Baracken zu begeben. Doch die Baracken werden uns am Nordbahnhof angeboten. Wir lehnen das ab. Das ist nicht der adäquate Ort. Der Zugang für die Bevölkerung wäre sehr schwer zugänglich dort. Wir wollen ein Gebäude in vernünftigem Zustand. Hier geht nichts mehr rein. Vielen Dank, es sprach Frau Maria José Calvo, Krankenschwester vom Cap San Juan. Ja, es ist eine Schande. Danke nochmal, viel Erfolg. Pues muchas gracias. Gracias. Y éxito. Venga. A ver si es suerte. La pandemia de la COVID-19 ha evidenciat las greus mancances del Cap Carles I, per la qual cosa s'ha hagut de tancar. Aquest fet ha condicionat que tots els treballadors estiguin al Cap Passeig de Sant Joan, centre amb unes instal·lacions també deficients i obsoletes. Per un sol cap, vine i pregunta! Das war eine offizielle Erklärung. Die Protestaktion ist beendet. Wir die herzlichen Dank. Dieser junge Arzt hat sich direkt an die Verantwortlichen im Rathaus und in der Generalitat gewendet und hat direkt gesagt, Frau Ada Colau, bitte desblockieren Sie die Situation, die hier entstanden ist. Für ein würdiges und sicheres neues Cap. Cap heißt Centro de Atención Primaria. Das sind hier in Katalonien und in Barcelona die Erstaufnahmestellen für Patienten. Jo, das war's für diese Woche aus den Straßen Barcelonas über ein heikles und brennendes Thema: die angemessene medizinische Versorgung der Bevölkerung in einem zu großen Teilen privatisierten und prekären Gesundheitswesen. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabande. Bestandsaufnahme Teil 1 von 3. Was ich nicht hab. Ich hab keine Schokoladenseite, keine Macht, keine Kneipe. Ich hab keinen Plan B, ich hab keinen Plan A. Ich hab keinen Wunschpunkt, wenn ich Gatzmas sag. Ich hab kein gutes Bauchgefühl, weil ich's mit Hunger verwechsel. Ich hab kein Ordnungsempfinden, obwohl ich Ordnung sehr schätze. Ich hab keinen Swag und keinen Sixpack, keine Big Band Nickname Big Mac. Ich hab keine Straße, kein Bezirk, kein Block, bin nicht bei Tinder, hab auch sonst nie gevloggt. Ich hatte nie genug Mut, beim Flaschendrehen die Flasche zu drehen. Ich hab noch nie Sternschnuppen, nie Glühwürmchen, nie Titanic gesehen. Ich kann nicht name droppen, Party hoppen, nicht Smalltalk moonwalken. Ich hab keinen X-Factor, egal, ist nur ein Wort mit nem X davor. Mein Facebook ist nicht die Chronik von Narnia. Wer weiß, vielleicht hab ich kein Karma. Bestandsaufnahme, Teil 2 von 3. Was ich hab, aber nicht will, das ist der längste Teil. Ich hab so bescheuert viel Angst, mich falsch zu entscheiden, irgendwo wegzugehen, wenn ich mir eigentlich gerade nur wünsche zu bleiben. Ich hab Angst, Fehler zu machen, auch wenn ich weiß, dass sie wichtig sind. Ich hab Angst, zu spät zu bemerken, welche Wege doch richtig sind. Ich hab Angst davor, wie schnell Zeit vergeht, dass ich sie nicht richtig nutze. Ich hab Angst, dass ich nicht umsetzen kann, was mir eigentlich lange bewusst ist. Und was ich noch hab, ist das Gefühl, alle anderen sind besser. Oder wenigstens etwas, denn ich muss leider ziemlich oft feststellen, Millionäre sind reicher, alte Menschen sind weiser, Luft ist luftiger, leichter, Äpfel fruchtiger, reifer, das Meer viel berauschender, Einhörner flauschiger, Kleber ist klebriger, Bäume sind ewiger als ich und ich mag dich mehr als du mich. Bestandsaufnahme, Teil 3 von 3, was ich hab. Ich hab so viele Dinge, viel mehr als ich ehr und vertrage. Ich hab mehr Schmuck, als ich eigentlich trage. Und ein Einrad, mit dem ich nie fahre. Und ich hab Augen, die was ich betrachte, auch tatsächlich sehen. Ich hab Beine, die stolpern und tanzen oder tatkräftig gehen. Ich hab mein Leben, das endlich ist und nicht selbstverständlich ist. Eine Seele, vielleicht, auch wenn der Gedanke befremdlich ist. Und ich hab noch was, das vergesse ich oft, dann muss ich mich wieder besinnen. Ich hab tausend Gründe zum Lachen, muss einen zum Weinen und vor allem so viel zu gewinnen. Ich hab so viel zu gewinnen, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und ich weiß, ich hab dich nicht und doch hab ich mehr als gedacht. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und ich weiß, ich hab dich nicht. Und doch hab ich mehr als gedacht. Ich bin glücklich. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 168. Madrid, November 1937. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios es toda España. Als Arturo Barea in sein Büro kam, wartete dort ein Mann auf ihn. Ein junger, hagerer, preußischer Kommunist, der sich als Felix Albin vorstellte. Jahre später sollte er unter seinem tatsächlichen Namen Kurt Hager Chefideologe des Politbüros in der DDR werden. Heute hatte er ein offizielles Schreiben bei sich, welches Barea davon in Kenntnis setzte, dass er seiner Ämter als Rundfunkbeauftragter und Zensor mit sofortiger Wirkung enthoben war. Diese Ämter würden fortan von Genosse Albin übernommen werden, der außerdem die Texte sämtlicher Sendungen der unbekannten Stimme von Madrid vor der Ausstrahlung prüfen würde. Barea war nur wenig überrascht, als wenige Tage nach Albins Auftauchen die Radioansprachen der unbekannten Stimme gänzlich eingestellt wurden. Was ihn allerdings außerordentlich schockierte und alarmierte, war der Umstand, dass eines Morgens, als Ilsa noch im Bett lag, zwei Polizeibeamte in ihr Zimmer im Hotel Reina Victoria kamen und es durchsuchten. Manuskripte, Briefe, Fotos, Barreas Pistole und sein Waffenschein sowie sein handsigniertes Exemplar von John Dos Passos Roman 42nd Parallel, das Werk eines aktenkundigen Trotzkisten, wie die Agenten sogleich anmerkten, wurden konfisziert. Die Agenten ließen durchblicken, dass irgendjemand Ilsa denunziert hatte. Letztlich konnte aber unter ihren Papieren nichts gefunden werden, was eine Anklage gerechtfertigt hätte. Ilsa und Barea waren frei, zumindest vorerst. Aber sie gaben sich nicht der Illusion hin, dass sich die Dinge schon wieder einrenken würden, was auch immer das hieß. Wenn es eine Liste von Verdächtigen gab, dann gehörten sie beide dazu. Warum, wussten sie nicht. Freunde rieten ihnen, Madrid zu verlassen, solange es noch möglich war, irgendwo hinzugehen, egal wohin, und unterzutauchen. Aber Barea konnte sich zu diesem Schritt nicht durchringen. Madrid war seine Heimat, die er kannte und liebte. Madrid war die Quelle seines Denkens und Schreibens, der Geschichten, die er gerade erst angefangen hatte zu erzählen und die er weitererzählen wollte. Wie konnte er von hier weggehen? Andererseits, wenn er tatsächlich die Angst und den Schmerz in Ilsas Augen sah, wie konnte er hier bleiben? Überraschenderweise suchte er Rat bei einem Priester, aber nicht bei irgendeinem und nicht in einer Kirche. Leocadio Lobo, ein Mann mit prägnanten Gesichtszügen, vorzeitig weiß gewordenem Haar, strahlenden schwarzen Augen unter dunklen Brauen und einem grauen Walrossbart, trug keinen Priesterrock, nicht einmal einen Römerkragen, sondern trat in einem alten, abgewetzten Anzug und Krawatte auf. Vor dem Krieg war er Pfarrer der Armen gewesen, und nach Ausbruch der Rebellion hatte er beschlossen, der Regierung treu zu bleiben und jedem, obwohl es gefährlich war, Priester zu sein, zu helfen, der die Sakramente empfangen wollte. Er hatte sein Leben in den Schützengräben neben den Milicianos riskiert. Mittlerweile, da die Regierung die Zulassung von regierungstreuen Priestern erneuert hatte, arbeitete er für das Justizministerium und beschäftigte sich mit sozialen Härtefällen unter den Geistlichen. Er lebte im Hotel Victoria, und kurz nachdem Ilsa und Barea dorthin umgezogen waren, hatte er sich angewöhnt, beim Mittag- oder Abendessen an ihrem Tisch zu sitzen. Barea hatte ihm zwar eröffnet, dass er kein praktizierender Katholik, außerdem geschieden war und mit einer Frau zusammenlebte, die nicht seine Ehefrau war, doch das hatte Vater Lobo nicht beeindruckt. Barea und Ilsa waren seine Freunde, und mehr war dazu nicht zu sagen. Nun hörte er, bei einer Tasse dünnem Ersatzkaffee, geduldig zu, wie Barea ihm sein Herz ausschüttete und ihm seine widersprüchlichen Gefühle ausbreitete. Er fing erst an zu sprechen, als die Sturzflut von Worten versiegte, und reagierte dann ebenso mitfühlend wie kompromisslos. Worüber Barea sich eigentlich beklage, wollte er wissen. Offenbar habe er sich vorgestellt, alle sollten so gut und idealistisch eingestellt sein wie er, damit die Sache für ihn leichter wäre. Tja, so war es aber eben nicht. Und wenn er sich für seine Ideale einsetzen wollte, dann sollte er sich besser früher oder später daran gewöhnen. Was Bareas Beziehung zu Ilsa betraf, so hatte er damit Menschen verletzt, und er tat gut daran, das zu bedauern. Aber seine und ihre Liebe war für andere auch ein Beispiel für das, was möglich war, und darüber sollte er sich freuen. Und natürlich, der Krieg war brutal und schmerzhaft und zerstörerisch, aber er hatte den Menschen gezeigt, was sie zu tun vermochten, wenn sie sich aufrafften. Er hatte sie aus ihrer Lähmung aufgerüttelt und zum Handeln getrieben. Selbst in diesem Bösen war Gutes enthalten. Also, wir alle müssen unsere Arbeit tun. Tun Sie die Ihre, statt über die Welt zu lamentieren, die Ihnen nicht folgen will, sagte er. Sprechen und schreiben Sie über das, was Sie Ihrer Meinung nach wissen, was Sie gesehen und gedacht haben. Schildern Sie es aufrichtig und sagen Sie die Wahrheit. Die anderen sollen Sie hören und lesen, damit auch Sie dazu motiviert werden, Ihre Wahrheit zu erzählen. Dann wird Ihre Qual ein Ende haben. Dann wandte er sich an Ilse. Sie sei in Madrid ein Fisch auf dem Trockenen, sagte er zu ihr. Sie sei zu intelligent. Sie kannte zu viele Leute und redete mit ihnen, in Spanien und im Ausland, als dass irgendjemand in Spanien ihr hätte trauen können. Wir haben uns noch nicht an intelligente Frauen gewöhnt, sagte er. Sie sind, was sie sind, also gehen Sie mit Arturo weg, denn er braucht sie und sie gehören zusammen. Sie werden arbeiten wollen, also verlassen Sie das Land. Sie sah ihn mit ihren großen und grünen Augen an und antwortete, ja, ich weiß. Am 7. November, dem Jahrestag der Ankunft der internationalen Brigaden in Madrid, dem russischen gregorianischen Kalender zufolge der Jahrestag der Oktoberrevolution, war das Wetter nasskalt und stürmisch, der Himmel grau bezogen. In der alten Mühle in Ambite, dem Hauptquartier der 15. Brigade, eine Fahrtstunde südöstlich von Madrid, war für die Offiziere sowie diverse Ehrengäste ein Festessen vorbereitet worden. Robert Merriman, James Bennett, Neffe des amerikanischen Dichters Stephen Vincent Bennett, der afroamerikanische Dichter Langston Hughes, Herbert Matthews, Ernest Hemingway, Martha Gellhorn. Obwohl der Rotwein in Strömen floss und im kunstvoll gekachelten Herd der Mühle ein großes Feuer brannte, war Martha, während sie die Trinksprüche und Reden über sich ergehen ließ, froh, dass sie ihre lange wollene Unterwäsche angezogen hatte, vor allem hinterher, als sie sich alle im Hof aufstellen mussten, damit das Ereignis auch in aller Breite fotografisch festgehalten wurde. Auf seinem Weg nach draußen machte Hemingway kurz Halt, um sich die Haare zu kämmen und seine Brille abzusetzen, und stand dann lächelnd mit den anderen zusammen, während die Verschlüsse der Fotoapparate klickten und jemand das Ganze mit einer Filmkamera festhielt. Als das Grüppchen sich auflöste, begaben sich Hemingway und Martha zu einem der wartenden Autos und fuhren in die Stadt zurück. In Madrid ging es fröhlicher zu. Die Gebäude waren in Fahnen gehüllt. Straßenbahnen und Autos prangten in den Farben der Republik und der Sowjetunion. Durch die Straßen der Innenstadt wälzte sich eine lange Parade, in der ein Umzugswagen den Bären von Madrid zeigte, der auf einem Modell von Francos Kopf saß. Über allem prangte die Parole: Lang lebe Madrid, die Hauptstadt der Welt! Abends gaben die Russen eine Party bei Gaylords, bei der die Boleslavskaja, die Korrespondentin der Pravda, eine untersetzte mütterliche Frau, deren Augen nur sehr wenig entging, und Werner Heilbrunns Witwe Eilmut sich in Volkstracht gekleidet hatten und der bulgarische General Petrov, sowjetischer Berater bei der 12. Brigade, mit einem anderen Mann tanzte. Koltsow und die spanischen Kommandanten Modesto und Duran flirteten, sehr zum Verdruss Hemingways, mit Martha, und alle tranken sehr viel Wodka. Dann zog Koltsow einen traditionellen russischen Kittel und Kniehosen an und sie begaben sich alle in die Allianza, wo Maria Teresa Leon und Rafael Alberti ebenfalls ihre russischen Kostüme anlegten. Man sprach auch weiterhin kräftig dem Wodka zu. Es wurde gesungen und Sardanas getanzt und die Gäste brachen erst um 3 Uhr morgens auf. Der nächste Tag war Marthas 29. Geburtstag. Als sie um 1 Uhr mittags aufwachte, sah sie etwas mitgenommen aus. Matthews brachte ihr einen riesigen Blumenkorb und tischte ein Festmahl aus Kaviar, Pastete, Plumpudding und Schinken auf. Hemingway stellte noch Champagner und Chateau d'Yquem dazu. Martha stand allerdings der Sinn nicht allzu sehr nach Feiern. Sie hatte gerade erfahren, dass sich in den USA ihr Verhältnis mit Hemingway herumgesprochen hatte und es graute ihr vor den Folgen. Offenbar war sie wieder einmal die andere Art Frau. Genau wie ihr Vater es diagnostiziert hatte. Um sie herum löste sich alles im Novembernebel auf. Nichts geschah. Sie füllte ihre Tage mit Shopping aus, bestellte Kleider bei diversen Schneidern und besuchte Pelzhändler, ging zum Friseur, wo sie abgestoßen war von Haaren im Abfluss und mit Nagellack verklebter Watte. »Ich verzettle mich völlig, dabei bin ich erst 29«, klagte sie ihrem Tagebuch. Mit einem Skript für eine Radiosendung, das von Albin, dem neuen Rundfunkzensor, abgesegnet werden musste, ging sie in das Victoria-Gebäude, wo sie von Barea und Ilsas Plänen erfuhr, Madrid zu verlassen. Martha war überrascht und traurig. Als sie das erste Mal in die Stadt gekommen war, war Ilsa die Powerfrau hier gewesen, diejenige, die ihr gezeigt hatte, wie alles lief. Und jetzt, obwohl nichts gegen sie vorlag, musste sie aus Gründen, die Martha sich nicht ausmalen wollte, davonlaufen. Martha schenkte ihr zum Abschied ein Buch. Sie spürte, dass Ilsa erschöpft, nervös, dabei aber immer noch unglaublich stolz und irgendwie gefährlich war. »Wo werden Sie hingehen?«, fragte sie Martha. »Was werden Sie machen?« Ilsa antwortete, sie würde nach Alicante an die Küste umziehen. Die Mutter ihres gemeinsamen Freundes Pater Lobo hatte dort eine Unterkunft für sie. Dort würden sie schreiben und warten. »Worauf warten?« Martha sagte das nicht laut, sie dachte es nur bei sich. »Und wird Arturo bleiben? Und womit hält sie ihn fest, außer mit Gewalt? Gib, dass es funktioniert, oder lass es jetzt zu Ende sein.« Ilsa bat um literarischen Rat, den Martha ihr gerne gab. Beide hielten sorgfältig den Anschein aufrecht, dass dies eine normale Unterhaltung zwischen zwei professionellen Frauen über Verleger und Aufträge und Verträge war, die überall auf der Welt hätte stattfinden können. Am nächsten Abend stand ein weiterer Abschied an. Koltsow, der bei der Jahrestagsparty so gut gelaunt und draufgängerig gewesen war, teilte Martha und Hemingway mit, dass er am Tag vor der Party eine Mitteilung aus Moskau erhalten habe. Er wurde zurückbeordert, und zwar unverzüglich. Obwohl seine Artikel für die Pravda, unter anderem einer, in dem er behauptete, Andres Nin sei nicht tot, sondern von befreundeten Gestapo-Agenten entführt worden, hundertprozentig auf Parteilinie lagen, war ihm doch klar, wie wenig Schutz das in jenen Tagen zu geben vermochte. Seiner Geliebten Maria Osten hatte er einen Job als Korrespondentin bei der Deutschen Zentralzeitung in Paris verschafft, so würde sie nicht auf die Idee kommen, ihn in Moskau treffen zu wollen. Er wollte das nicht riskieren. Am 11. November kam er zum Abendessen zu Hemingway und Martha und war ganz der gewohnte Sarkastiker, der sie mit Stories vom belagerten Madrid unterhielt. »Ich muss euch von den beiden verwundeten russischen Panzeroffizieren erzählen, die im Palace Hotel ärztlich versorgt wurden«, sagte er. Als es so aussah, als würden die Faschisten die Stadt einnehmen, befahl man mir, sie zu vergiften, bevor die Rebellen sie gefangen nehmen konnten, damit ihre Nationalität nicht aufflog. »War das denn nicht schwierig?« wollte Hemingway wissen, aber Koltzow lachte nur. »Nicht, wenn du dein Tsionkali immer dabei hast«, sagte er und zeigte ihnen die kleine Ampulle, die in seinem Zigarettenetui steckte. Und wieder lachte er. Danach gingen die Tage konturlos ineinander über, und Martha begann Abschied zu nehmen. Ihre nur noch mit Bleistift gekritzelten Tagebucheinträge wurden flüchtig. Sie schrieb kaum etwas auf, als wolle sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf Menschen und Orte richten, die sie bald verlassen musste. »Und jetzt das Weggehen, die Trübsal des Weggehens«, schrieb sie. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 168, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturangabe. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vale. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giraud, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. No pasarán. Pasaremos. Radio Soma in Niemandsland. Carlos Ruiz Zafón ist tot, der Autor des Romans La Sombra del Viento, der Schatten des Windes, oder Der Fürst des Nebels. Diese Bücher machten ihn populär in der ganzen Welt. Nun ist Carlos Ruiz Zafón im Alter von 55 Jahren gestorben. Der spanische Bestsellerautor Carlos Ruiz Zafón ist tot. Der Schriftsteller sei im Alter von 55 Jahren in Los Angeles gestorben. Das teilte sein Verlag am vergangenen Freitag mit. Zafón sei an Krebs erkrankt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf den Verlag. Muy pocas veces un libro se convierte en noticia, pero esta semana la presentación de la nueva novela de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón, einer der besten zeitgenössischen Romanautoren, ist heute gestorben. Wir werden uns immer an dich erinnern, Carlos, schrieb der Verlag auf Twitter. Er ist ein Sohn dieser Stadt hier, denn Zafón wurde 1964 in Barcelona geboren. Auch in seinem Werk spielte seine katalanische Hauptstadt eine wichtige Rolle. Bereits mit 4 Jahren habe er gewusst, dass er Schriftsteller werden wolle, sagte er in einem Interview dem Spiegel vor einiger Zeit. Daher habe Zafón schon als Kind Geschichten geschrieben. Seine Schule, die in einem gotischen Backsteinschloss untergebrachte Jesuitenschule Sarria, regte ihn zum Verfassen von Schauermärchen an. Außerdem lernte er als Kind jeden Winkel von Barcelona kennen, weil sein Vater, ein Versicherungsvertreter, ihn oft für Botengänge einsetzte. La sombra del viento se ha traducido a 40 idiomas y su nueva obra, El juego del ángel. Zafón absolvierte eine Journalistenausbildung und studierte an der Universität von Barcelona. Anschließend arbeitete er als Werbetexter und später jahrelang als Drehbuchautor in den USA. Zunächst veröffentlichte er 1993 das Jugendbuch Der Fürst des Nebels, das allein in Spanien mehr als 150.000 Mal verkauft wurde. Danach erschienen 3 weitere Jugendbücher. Der Schatten des Windes, das 2001 in Spanien und 2003 auf Deutsch erschien, galt als erster Erwachsenentitel des Autors und bis dahin auch als dessen größter literarischer Erfolg. Denn der Auftakt der Romanreihe Der Friedhof der vergessenen Bücher wurde in über 30 Sprachen übersetzt und etwa 15 Millionen Mal verkauft. Damit avancierte der Roman aus dem Barcelona der 40er bis 60er Jahre des 20. Jahrhunderts nach Don Quixote zum meistverkauften spanischsprachigen Roman aller Zeiten. Ruiz Zafón pasa la mayor parte del año en Los Ángeles, donde encuentra el anonimato y la tranquilidad. Der zweite Teil der Reihe, Das Spiel des Engels, erschien 2008. In dem Gespräch mit dem Spiegel sagte er, das Leben sei kurz. Man müsse immer das Beste aus sich herausholen, um sich und seinen Lesern nicht wertvolle Zeit zu stehlen. Zafón habe 2 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft, berichtete die in Barcelona erscheinende Zeitung La Vanguardia. Nach ersten Symptomen in London 2008 habe er sich in seiner Wahlheimat Los Angeles behandeln lassen. Zafons Verlag stellte der Todesnachricht ein Zitat aus Der Schatten des Windes voran. Jedes einzelne Buch hat eine Seele. Die Seele dessen, der es geschrieben hat, und die Seele derer, die es gelesen und erlebt und von ihm geträumt haben. Carlos Ruiz Zafón. Ahora la cierras, ¿no? Digo para el seguidor que está esperando. Este es el fin, este es el gran final de la trilogía. Seguro, ¿eh? Lo harás como los... In einem Interview in Andreo Buenafuentes Talkshow Leitmotiv erklärte Ruiz Zafón im Jahr 2017, dass sein Erzählzyklus El Cementerio de los Libros Olvidados, der Friedhof der vergessenen Bücher, nun mit dem 4. und letzten Band abgeschlossen sei. Esta es la pieza final, la pieza de encaje. Aquí es donde se resuelven todos los enigmas, todas las tramas, todos los personajes, todos los hilos sueltos que habían quedado en los demás libros. Aquí queda totalmente cerrado y se acabó. Das Buch heißt El Laberinto de los Espíritus, das Labyrinth der Geister oder Gespenster, wie man will. Eine Kostprobe aus dem Audiobuch. Aquella noche, soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volví a tener 10 años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y del modo en que se saben las cosas en los sueños, sabía que la culpa era mía y solo mía, porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Niemandsland. Und wer demnächst einmal nach Barcelona kommen will und gleichzeitig Leser, Leserin oder Bücherfan ist, dem empfehle ich vorher die Lektüre zumindest eines der Bücher aus Zafons Erzählzyklus. Danach, so werden Sie sehen, verehrte Hörerinnen und Hörer, wird die Stadt Barcelona Ihnen aus einem ganz anderen Blickwinkel zulächeln und zuweinen. Kriegsminister, Arbeiter, hörst du es nicht? Es flüstern Kohle- und Stahlproduzenten, es flüstert die chemische Kriegsproduktion, es flüstert von allen Kontinenten, Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, Bauer, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerstampft die faschistischen Räuberheere, setzt alle Länder in Brand. Pflanzt eure roten Fahne des Sieges auf jede Schanze, auf jede Fabrik. Dann blüht aus der Asche des letzten Krieges die sozialistische Weltrepublik. Es rollen die Züge Nacht für Nacht, Maschinengewehre aus Polen. Für China deutsche Gewehre 08, für Finnland Armee Pistolen. Schrapnells für die Tschechoslowakei, für Rumänien Gasgranaten. Sie rollen von allen Seiten herbei gegen die roten Soldaten. Arbeiter, Bauer, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Zerstampft die faschistischen Räume hier, setzt alle Länder in Brand. Pflanzt eure roten Fahnen des Sieges auf jede Schanze, auf jede Fabrik. Da blüht aus der Asche des letzten Krieges die sozialistische Weltrepublik. Niemandsland 91.4 Contrabanda FM Barcelona. Hundert Jahre, 1920, 2020, die goldenen 20er. Ich bin Babel, die Sünderin, das Ungeheuer unter den Städten. Das Berliner Nachtleben, Junge, Junge, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Früher mal hatten wir eine prima Armee, jetzt haben wir prima Perversitäten. Laster noch und noch, kolossale Auswahl. Es tut sich was, meine Herrschaften, das muss man gesehen haben. Klaus Mann, Sohn des Nobelpreisträgers Thomas Mann, in seiner Autobiografie Der Wendepunkt über die 20er Jahre. Die 20er Jahre, das war Traumaland und Kriegskrüppelland. Sie kauern auf dem Bürgersteig und bitten um Almosen. Sie stehen in der Fabrik und schuften. Von den mehr als 4 Millionen Deutschen, die mit Verletzungen aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrten, gelten etwa 2,7 Millionen als Kriegsversehrte. Einige sind fürchterlich im Gesicht entstellt, andere haben Arm und Bein verloren. Viele sind traumatisiert, leiden unter Angstattacken oder dem typischen Zittern. Mediziner versuchen zu helfen. Ferdinand Sauerbruch zum Beispiel passt bereits 1915 einem Soldaten, dem er einen Arm amputiert hat, eine Prothese an. Die künstlichen Hilfsglieder verbreiten sich, bald auch für Beine und Füße. Firmen spezialisieren sich auf den neuen Markt, wie die Werkstatt Krug in Großenhain, aus der diese Beinprothese stammt. Nach 1918 wächst die öffentliche Aufmerksamkeit. Den einen sind die Versehrten stets Mahnung gegen den Krieg. Von den anderen werden sie gegen den Vertrag von Versailles instrumentalisiert. Sie sind Außenseiter, rücken aber ins Zentrum der Debatte. Politiker streiten, ob Krüppel mit Renten abgesichert werden sollen. Und manch eine Zeitung druckt naive Bildstrecken, die zeigen, wie gut ein Versehrter mit Prothese Sport treiben oder an der Werkbank stehen kann. Als wenn nichts geschehen wäre, sollten sich die einbeinigen Blinden und Zitterer wieder in den Alltag einfügen, geräuschlos und unmerklich. Doch sie können gar nicht anders, als schmerzhaft an die monströse Gewalt des Krieges zu erinnern. An jeder Straßenecke, in jedem Moment. Was an den 20er Jahren so golden gewesen sein soll, fragt man sich heute angesichts des Elends, das bekannt war. Goldene, düstere Zeiten waren es. Alles neu machte der Frieden. Mit Tanz und Tempo strebte das junge Deutschland Richtung Zukunft. Doch bittere Armut plagte die Menschen. Politische Kämpfe erschütterten das Land. Doch es war auch ordentlich was los. In den Kneipen zum Beispiel und in den Tanzlokalen. Da gab es die sogenannten Eintänzer. Es waren bezahlte Leute und sie sorgten für gute Stimmung in der Bar. Und wer alleine kam, den forderten sie auf, mitzutanzen. Das war Berlin 1929. Schon beim Betrachten alter Fotos aus den 20er Jahren schlägt einem beides entgegen. Das Elend und die Glitzerwelt. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Auf der anderen Seite war das Elend unbeschreiblich. Fernab der Glitzerwelt teilten sich verarmte Berliner Familien ein karges gemeinsames Zimmer. Sie versammelten sich, man sah oft 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinder. Ein paar durchsuchten einen Sack Abfall nach Verwertbarem. Mama stopft eine Socke. Papa hält die Jüngste. Ein anderes Foto. Hier sehen wir Rennfahrer, die warten 1921 auf den Start an der gerade eröffneten AWUS. Pfützen stehen auf der Strecke. In den ersten Jahren kommt es hier wegen der Inflationsnot nur zu wenig Rennen. Doch 1926 wird zum ersten Mal der große Preis von Deutschland ausgefahren. Ein weiteres Foto aus den 20er Jahren, aus dem reich bebilderten Band Zeitgeschichte, der Rausch der 20er, Glanz und Tragik der Weimarer Republik. Hier sieht man eine Gruppe von jungen Leuten, die tanzen Charleston auf dem Dach. Einen Sensationsartisten nennt man Kurt Kuhnau. Er fährt sonst schon mal mit dem Fahrrad über das Gesims des Berliner Doms. Ausgelassen präsentiert er sich 1926 mit seinem Charleston-Ensemble hoch über dem Potsdamer Platz. Das nächste Foto zeigt den Rechtsverkehr. Deutsche Nationale werben im Dezember 1924 in Berlin für ihre Partei, die DNVP. Bei der Reichstagswahl treten sie gegen die Nationalsozialisten an. Deren Hakenkreuz haben sie sich verkehrt herum auf den Kühler geklebt. Die 20er Jahre in Deutschland, in Berlin, Lebensgefühl, Glamour, Bohem und Sündenpfuhl. In den 20ern galt die deutsche Hauptstadt als eine der aufregendsten Städte der Welt. Ob zu Recht oder zu Unrecht können wir natürlich heute nicht mehr beurteilen. Doch stellen wir einige der Figuren vor, die diese Zeit prägten. Da gab es zuerst einmal die schärfste Kabarettistin Berlins, Trude Hesterberg. Sie war ein Multitalent, trat in Stumm- und Tonfilmen auf, sang in Opern und Operetten, trug Lieder von Kurt Tucholsky und Erich Kästner vor. Berühmt wurde Trude Hesterberg insbesondere als Kabarettistin. 1921 gründete sie die Wilde Bühne, eines der ersten politisch-literarischen Kabaretts in Berlin. Groß, schlank und kapriziös steht sie da, scharf in jeder Bedeutung des Wortes, auf der Schneide zwischen Dame und Dame, in Anführungsstrichen, schrieb der deutsch-britische Journalist und Schriftsteller Pem. Mit dem verheirateten Schriftsteller Heinrich Mann hatte sie eine Affäre. Bleiben wir beim Thema verruchte Frauen. Da ist natürlich zu nennen Anita Berber. Der Schriftsteller Klaus Mann schrieb 1930, zwei Jahre nach Berbers frühem Tod. Sie war sehr mutig und brauchte den Skandal wie ihr tägliches Brot. Bei ihren modernen und provokanten Tänzen trat sie oft nackt auf und rief damit immer wieder Tumult im Publikum hervor. Keine andere Frau galt als so verrucht, schamlos und faszinierend wie sie. Sie trank Unmengen Alkohol, konsumierte exzessiv Kokain und war in Schlägereien verwickelt. Ausgezehrt von ihrem Drogenmissbrauch starb Anita Berber im Alter von nur 29 Jahren in Berlin an Tuberkulose. Und da war natürlich der Maler Georges Grosch. Er war Maler, Grafiker, Karikaturist. Viele seiner gesellschaftskritischen Gemälde und Zeichnungen zeigen drastisch die Abseitigkeiten des Lebens nach dem Ersten Weltkrieg. Mord, sexuelle Perversion, Gewalt. Er griff Großindustrielle, Geistliche, Militärs und überhaupt das ganze Bürgertum an. Eine Welle des Lasters, der Pornografie und Prostitution lief durch das ganze Land, schrieb er später über die 20er Jahre. Im Januar 1933 emigrierte Georges Grosch in die USA. Zwei Monate später bürgerten die Nazis ihn aus. Es gibt hier ein Foto, ein sehr berühmtes Foto, da sieht man ihn mit seiner Frau Eva in einem Atelier. Die Frau ist natürlich nackt. Und dann natürlich die unnahbare Diva jener Zeit, Marlene Dietrich. Ihre erste Theaterrolle hatte sie 1922 am Berliner Revue-Theater, das große Schauspielhaus im Shakespeare-Stück »Der widerspenstigen Zähmung«. Danach spielte sie in zahlreichen Filmproduktionen. 1930 schaffte Marlene Dietrich den Durchbruch, auch international, mit der Rolle der femme fatale Lola Lola im Film »Der blaue Engel«. Im selben Jahr ging sie in die USA, wurde ein Hollywood-Star und eine weltweite Stilikone. Angebote der Nazis nach 1933, für viel Geld wieder Filme in Deutschland zu drehen, lehnte sie ab. Ich bin die beste Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die beste Lola, ich lieb ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lässt sich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten auf dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und frei dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Und allein am Klavier sing die Pfeil nicht mehr. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm auf Pedal. Gefeiert weltweit der frivole Superstar Josephine Baker. Zwei Monate lang gastierte die in Frankreich lebende Revue-Tänzerin in Berlin und posierte schon mal in einem von einem Strauß gezogenen Sulki. Mit Kurzhaarfrisur und knabenhaftem Körper entsprach die emanzipierte Selbstvermarkterin der Mode der Zeit. Berlin, das ist schon toll, ein Triumphzug, man trägt mich auf Händen, notierte Josephine Baker in ihren Memoiren. Dann gab es Typen wie Gustav Gründgens, den kalten Karrieristen. Der Regisseur und Schauspieler kam 1928 ans Deutsche Theater in Berlin. Er inszenierte mit großem Erfolg Opern und Revuen und spielte in Kinofilmen. Unter den Nazis machte er Karriere und brachte es zum Generalintendanten der preußischen Staatstheater. Es gibt ein interessantes Foto, da sieht man ihn schon geschminkt und verkleidet für ein Bühnenstück mit Erika Mann, Pamela Wedekind und Klaus Mann von 1925. Mein Emil, der meckert mir so brechenklötrig an. Mein Emil, der hat keine Schar. Unbedingt zu erwähnen natürlich auch die Chanteuse, die Berliner Göre, Claire Waldorf. Sie sang Volkslieder und Chansons und war in vielen Kabaretts der Hauptstadt ein Star. Besonders erfolgreich waren ihre Lieder im Berliner Dialekt, wie »Nach Mene Bene ist ja Jans Berlin verrückt«. Boschikos, schlagfertig und gut gelaunt, stand Claire Waldorf fast jeden Abend auf einer Bühne. Dabei verkörperte sie die moderne, emanzipierte Frau. Kurt Tucholsky schrieb unter Pseudonym Lieder für sie. Mit dem Dichter Joachim Ringelnatz war sie befreundet. Privat liebte sie es beständig. Von 1917 bis zu ihrem Tod 1957 lebte Waldorf mit ihrer Partnerin zusammen. Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wie in Emil seine unanständige Lust. Die Emma von Meyers ging bei Dr. Falkenfeld und ließ sich auf hübsch operieren. Die dusselige Emma jagt ein Falkenfeld ihr Geld und ich glaubt, sie kann sie jeden Mann verfieren. Man hat unbedingt einflechten in diesen Reigen der illustren Persönlichkeiten und Personen der 20er Jahre, der goldenen 20er, ist natürlich die Theatergröße Bertolt Brecht. Seine Theaterstücke »Baal« von 1918 und besonders natürlich die »Drei-Groschen-Oper« von 1928 und später »Mutter Courage« von 1939 machten ihn zum Weltstar. Doch der Autor polarisierte wie kein Zweiter. Sein linkes Theater reizte die Nazis, vor denen er 1933 natürlich fliehen musste. Die Kommunisten-Hatz in den USA trieb ihn 1948 nach Ost-Berlin, wo er zum Kulturstar wurde. Ich werde doch mein Leben nicht bei so einem Doktor gehen. Ich hab für so einen Blödsinn kein Geld. Ich denk nur immer nach und ich kann es nicht verstehen, dass die Männer so ein vermanschtes Ding gefällt. Aus Liebe ans Messer, da lach ich nur. Ein richtiger Mann sagt, ich will Natur und macht da nicht von selber. Tam, tam. Hilft ihm auch die neue Brust nicht auf den Damm. Also ich lass mal nicht die Nase verpassen, wie neben seine Unanständige. Eine Boygroup hatten die 20er Jahre auch, das waren die Comedian Harmonists. Sie waren Deutschlands erste international erfolgreiche Popgruppe. Das Sextett, gegründet 1928, veröffentlichte 84 Schallplatten mit A-Cappella-Stücken. Mal jazzig, mal launig, wie in Veronika der Lenz ist da oder Wochenend und Sonnenschein, beide Lieder von 1930. Weil drei der Herren Juden waren, beendeten die Nazis deren Karriere. Muss ein Mann seinen Mann stehen, wenn Sterne spät. Wenn die Straße verstellt, ist Frieden über alles hinweg. Die Achtung, Hoppla, jetzt komm ich. Alle Türen auf, alle Fenster auf, Hoppla, jetzt komm ich. Und wie mit mir geht, der kommt ein Zauber. Deine Sachen möchte ich schnappen von der schönen Welt. Das Leben mal erleben, wie es mir gefällt. Hey, hoppla, jetzt komm ich. Alle Türen auf, alle Fenster auf und die Straße weit für mich. Alle Türen auf, alle Fenster auf und die Straße weit für mich. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten für die Woche vom 22. bis zum 29. Juni 2020. Golondrinas. Die als Golondrinas bezeichneten Ausflugbötchen im Hafen von Barcelona haben mit Aufhebung des Alarmzustandes am vergangenen Freitag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Seit März lagen diese traditionellen Motorschiffe, zum Teil aus Holz, wegen der Pandemie am Quai. Seit 130 Jahren hatten die Golondrinas noch niemals zuvor ihren Betrieb eingestellt. 70% unserer Kunden sind Touristen, äußerte ein Sprecher der Bootsbetreiber am Freitag. Jetzt müssen wir um lokale Passagiere werben. Das Drama alt zu sein, das Drama der Altersheime. Kein ausdrückliches Verbot, aber doch eine klare Anweisung für den Umgang mit alten Menschen während der Corona-Krise hat die Generalitat gegeben. Covid-19-kranke alte Menschen aus Altersheimen sollten nicht in die Krankenhäuser eingewiesen werden. Dies geht aus Dokumenten hervor, die vergangene Woche in der Presse veröffentlicht wurden. Familienangehörige haben in einem konkreten Fall Strafanzeige gegen die Gesundheitsbehörde der katalanischen Landesregierung gestellt. Das Hintergrundproblem war hier, dass die Krankenhäuser in den ersten zwei Wochen der Corona-Krise vor dem Kollaps standen und das Chaos auszubrechen drohte. Der Konflikt war damals, welche Patienten Vorrang haben sollten. Junge Menschen mit akuten Symptomen und einer hohen Lebenserwartung oder alte Menschen aus den Heimen, die nur noch wenig Lebenserwartung hatten. Wahre Dramen spielten sich hier also ab. Die alten Leute starben zu Tausenden, meist einsam und isoliert, fern ihrer Angehörigen. Coronavirus-Alarmstufe Phase 3. Die neue Normalität, NN, Nueva Normalidad, ist in Kraft getreten. Das lange Wochenende von San Juan ist da. Die Küstenorte Kataloniens bereiten sich auf den ersehnten Ansturm der Ausflugsgäste vor. Denn nun ist das Reisen zwischen den Metropolen und den Landkreisen und den Provinzen wieder möglich. Der katalanische Verkehrsdienst Servei Català de Trànsit rechnet mit einer 500.000 Reisebewegungen ab dem heutigen Montag. Dies entspräche einem normalen Feiertagsverkehrsaufkommen wie vor der Pandemie. Tarragona, so heißt es, habe 50% seiner Hotelkapazität bereitgestellt. Man erwarte die Gäste mit offenen Armen, erklärte der Geschäftsführer des Hotelunternehmerverbandes der Costa Brava, Herr Martí Sabrià. Asylstadt Barcelona. Harsche Kritik an der Asylpolitik des Staates übte vergangene Woche das Rathaus von Barcelona. 90% aller Asylanträge würden abgelehnt, was völlig unakzeptabel und unzureichend sei. 2019 haben laut Marc Serra vom Rathaus, der ist Konzejal für Bürgerrechte, 9.429 Personen Asylanträge in Barcelona gestellt. Damit erhielt jede Person automatisch 24 Monate lang einen Schutzstatus, der allerdings nach Ablauf dieser Frist erlischt. Nun ist ein Fall bekannt geworden, ein konkreter Fall, in dem eine Frau aus Honduras eine tragische Rolle spielt. Die Frau, sie wird in der Presse Gabriela genannt, hatte 20 Jahre bei der Nationalpolizei von Honduras gedient. Nach einer Anzeige gegen einen Vorgesetzten, der sie zu vergewaltigen versucht hatte, musste sie unter Morddrohungen nun das Land verlassen. Polizei und Maras, die berüchtigten Banden in Honduras, hätten eine enge Verbindung zueinander, sagt die Frau. Sie wäre längst tot, wenn sie in Honduras geblieben wäre. Gabriela ist 48 Jahre alt und Nutznießerin des vom Rathaus initiierten Flüchtlingshilfsprogramms Nausicaa, das Frau Ada Colau 2016 ins Leben gerufen hatte. Gabriela hat nun wegen des starren Asylverfahrenssystems der Zentralregierung noch immer keinen Asylstatus. Festivalsommer 2020. Das Camp Nou wird Veranstaltungsort des Gruia XXS Festivals sein, in dessen Rahmen verschiedene Konzerte stattfinden werden. Im Juli und August werden unter anderem die Gruppen Sopa de Cabra, die Liedermacher Ismael Serrano, Nils Moliner, Leon Benavente, dann Sänger und Gruppen wie Fuel Fandango, Biba Suecia und Amix de las Arts auftreten. 800 Zuschauer sind pro Konzert vorgesehen. Sie werden in kleinen Gruppen in voneinander streng abgeschotteten Sektoren verteilt, um den Covid-19-Auflagen gerecht zu werden. Jordi Herreruela, der Direktor des Festivals, erklärte: Zwei der soziokulturellen Hauptakteure dieser Stadt Barcelona haben sich zusammengetan, weil sie gemeinsame Werte vertreten und Künstler und Publikum wieder zusammenbringen wollen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Camp Nou, dass das Stadion einen Konzertzyklus in seinem Inneren beherbergt. Eintrittskarten gibt es übrigens noch unter www.gruiabarcelona.com. Barcelona trauert um einen großen Sohn der Stadt, um den Schriftsteller Carles Ruiz Zafón. Wie zu Beginn der Sendung in unserem Nachruf schon erklärt, trauert die Stadt Barcelona um einen ihrer größten Söhne, den Schriftsteller Carles Ruiz Zafón, der vor 6 Tagen im Alter von 55 Jahren in Los Angeles gestorben ist. La Sombra del Viento hatte ihn weltberühmt gemacht, ein Roman, der zur Gänze in Barcelona des Frankismus spielt und dessen Protagonist unter anderem auch die Stadt ist. Auch wir hier im Niemandsland trauern um eine große Erzählerstimme. Der 1964 in Barcelona geborene Zafón sagte einmal auf die Frage, warum er denn in Los Angeles und nicht in Barcelona lebe, Folgendes. Er sagte: Ich weiß nicht, was ich in Barcelona machen sollte, wo doch so viele Dinge, die mich interessierten, von außen kamen und das, was mich an Barcelona interessierte, eigentlich nur die Vergangenheit war. Die Leute, die mir gefielen, waren alle schon seit 100 Jahren tot. Ich fand keine Bezugspunkte. Im Gegensatz dazu waren alle meine Bezugspunkte in der amerikanischen Kultur verankert. Wie der Jazz, die Literatur, das Kino, der Krimi. Ruiz Zafón war ein großer Fan von Raymond Chandler. Er liebte Filme wie L.A. Confidential, Chinatown oder Blade Runner. Noch einmal das Thema Corona-Krise. Die Pandemie des Coronavirus hat in Barcelona folgende Statistik des Todes und der Krankheit hinterlassen. Stand ist der 19. Juni 2020. 15.136 bestätigte Infektionen, 3.200 davon in Altersheimen, was eine Inzidenz von 904 Fällen auf 100.000 Einwohnern bedeutet. Der Sterblichkeitsüberhang liegt bei 3.434 Personen. Dies sind offizielle Zahlen von der Webseite der Agencia de Salud Pública de Barcelona, der ASPB, aufgrund von Daten, die zwischen dem 26. Februar und dem 18. Juni 2020 erhoben wurden. Die Wirksamkeit der im Alarmzustand verhängten Maßnahmen werde von der ASPD mit dem R-Reproduktionsfaktor erklärt. Die Durchschnittszahl der von einer Person ausgelösten Neuinfektionen in einem bestimmten Zeitraum. Am 14. März lag R bei 6,9, einer sehr hohen Zahl, wenn man bedenkt, dass das Ziel bei Pandemien immer ist, die Zahl unter 1 zu drücken. Unter 1 hatte man nach dem Lockdown bereits Ende März erzielt. Carme Borrell, Geschäftsführerin von ASBB, erklärte, die Kenntnis der Daten aufgrund des R-Faktors haben uns erlaubt, politische Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage treffen zu können. NN, nueva normalidad, neue Normalität. Nach 3 Monaten Confinamiento, Alarmzustand, beginnt die Bevölkerung der Stadt nach und nach und mit zunehmender Begeisterung ihren Alltag wieder in Besitz zu nehmen. Strände, Flughafen, Diskotheken, Grenzverkehr, Straßen und Plätze. Kataloniens Innenkonseller Miguel Buch erklärte am Samstag auf dem Nachrichtenkanal 324, dass nun doch mehr als 20 Personen bei den San Jordi-Feiern, den Verbenas, zusammen sein dürften. Doch appellierte er an das Verantwortungsgefühl der Bürger, die Schutzmaßnahmen und Abstände dringend einzuhalten. Eine Hitzewelle wird auf uns zukommen. Ein großer Teil der Iberischen Halbinsel und der Balearen wird ab heute von einer afrikanischen Hitzewelle heimgesucht. Laut AEMAT, der Agencia Estatal de Meteorología, wird es heute einen erheblichen Anstieg der Temperaturen im westlichen Teil Spaniens geben. Ab Dienstag dann werde auch die Nordhälfte des Landes betroffen sein. Vor Sonntag soll es kein Abflauen geben. Die Thermometer werden zum Teil auf 40 Grad ansteigen. Ballkultur. Die Tabellenspitze ohne Zuschauer. Der FC Barça musste am Samstag nach dem Sieg von Real Madrid in Donostia bei Real Sociedad die Tabellenführung an den Erzrivalen abtreten. Einmal mehr standen Schiedsrichterentscheidungen im Zentrum der Kritik in Donostia. Real soll mal wieder bevorzugt worden sein. Also umstrittene Elfmeterentscheidungen, ein gültiges Tor des Gegners nicht anerkannt und so weiter und so weiter. Die Polemik ist wie immer da. Und Barça konnte in Sevilla beim FC nur einen Punkt ergattern. Es wird also bei nur noch 7 ausstehenden Punktspielen zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Katalanen und den Königlichen aus Madrid kommen. Und die letzte Meldung betrifft noch einmal Kultur, Konzerte auf Rädern. Im Stadtteil San Juan d'Espí kam es am vergangenen Wochenende beim Straßenfest zu einem originellen Konzert eines Jazzquintetts im New Orleans-Stil auf der Ladefläche eines LKW. Es ging mit flotter Jazzmusik durch Straßen und über die Plätze in San Juan d'Espí. Der Lastwagen fuhr 12 Kilometer pro Stunde. So konnten sich erst gar keine Menschenansammlungen bilden. Bourbon Street Parade erscholl aus den Instrumenten der Compañía Roger Canals. Aus Mittelmeer, aus Mittelmeer, zieh dich mit dem Schießgewehr. In Capricorn, ich seh Japan, dank der deutschen Autobahn. Der Händedruck ist butterweich, das tiefe Sport am römischen Reich. Schwarzes Blut läuft in den Teich, in Europa schlüpfer, total leicht. Aus Mittelmeer, aus Mittelmeer, ziel ich mit dem Schießgewehr. Ey, dünner Mann, jetzt bist du dran, der Staat schaut sich das erstmal an. In Heller steht ein Armenhaus, im neuen Kopf der Nikolaus. Von Schwerkraft am Schiebehaft, Deutschland hat sich angeschafft. Thank you. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema NS-Vergangenheit. In Berlin soll ein neues Dokumentationszentrum zum Gedenken an die Opfer des deutschen Vernichtungskriegs zwischen 1939 und 1945 entstehen. Darauf haben sich die zuständigen Arbeitsgruppen in den Fraktionen der Großen Koalition geeinigt. Wie aus ihrem Antragsentwurf hervorgeht, soll in der Erinnerungsstätte vor allem der Millionen Polen und Sowjetbürger gedacht werden, die der NS-Verfolgung zum Opfer fielen. Zudem sollen wenig beachtete deutsche Kriegsverbrechen in anderen Teilen Europas beleuchtet werden. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, bis Jahresende einen Zeit- und Maßnahmenplan vorzulegen. Internationale Experten sollen Ausstellungskonzepte für das Dokumentationszentrum erarbeiten. Erst kürzlich haben das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas die Errichtung einer solchen Gedenkstätte empfohlen. Es wäre ein wichtiges Signal, den Antrag zum Dokumentationszentrum gemeinsam auf den Weg zu bringen, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese. Der Bundestag könnte noch vor der Sommerpause darüber abstimmen. Der Deutsche Bundestag ist nicht mehr auf USA-Israel-Kurs. Eine Neuigkeit. Er kritisiert zum ersten Mal seit langem Israel. Der Deutsche Bundestag will die geplante israelische Annexion von Teilen des Westjordanlandes rügen. Die Fraktionen von Union, SPD, FDP und Grünen sind nach schwierigen Verhandlungen übereingekommen, eine gemeinsame Erklärung vorzubereiten. Darin wollen alle vier Fraktionen auf die Zwei-Staaten-Lösung pochen. Strittig ist noch, wie scharf der Anschluss palästinensischer Gebiete verurteilt werden soll. SPD und Grüne würden gern von einem klaren Bruch des Völkerrechts sprechen. Schließlich sehen mehrere Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats vor, dass im Westjordanland ein palästinensischer Staat entstehen soll. FDP und Teile der Union wollen eine mildere Formulierung, um Forderungen nach Sanktionen entgegenzutreten. Konsens ist aber, den Widerspruch zwischen Völkerrecht und Annexion zur Sprache zu bringen. In einer Israel-Initiative aus dem Europaparlament taucht das Wort Annexion dagegen nicht auf. Konservative und liberale EU-Abgeordnete, unter ihnen Vizepräsidentin Nicola Beer von der FDP und Monika Hohlmeier von der CSU, plädieren in einem Brief an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell dafür, die Beziehungen zu Israel aufzuwerten. Der seit 2012 ruhende EU-Israel-Assoziierungsrat solle wieder einberufen werden. Im Brief ist von der Corona-Pandemie und von wachsendem Antisemitismus die Rede, nicht aber vom israelisch-palästinensischen Konflikt. Thema Tourismus. Seit Montag dürfen tausende Deutsche nach Mallorca reisen, um die Corona-Konzepte von Hotels und Airlines zu erproben. Die Bankkauffrau Stefanie Gneuke, die ist 38 Jahre alt, ist eine Probeurlauberin. Sie erzählt dem Spiegel, wie es war. Als klar war, dass das Pilotprojekt stattfindet, haben mein Freund und ich direkt eine Woche in El Arenal gebucht. Zusammen bezahlen wir inklusive Flug 980 Euro. Das ist im Sommer für ein 4-Sterne-Hotel mit Halbpension sehr günstig. Normalerweise kostet das doppelt so viel. Angst wegen Corona haben wir nicht. Im Flugzeug habe ich darauf geachtet, dass die Lüftungen eingeschaltet sind und wir genügend Abstand zu den Mitreisenden hatten. Es ist definitiv ein anderer Urlaub, aber wir erholen uns trotzdem. Im Hotel herrscht Maskenpflicht. Überall stehen Hinweisschilder und Desinfektionsspender. Vor den Mahlzeiten messen Angestellte die Körpertemperatur der Gäste. Am Buffet muss man zunächst zur Maske Handschuhe tragen und diese noch einmal desinfizieren. Auf dem Boden kleben Pfeile, die zeigen, in welche Richtung man laufen darf. Den Saftspender bedient man mit einem Fußpedal. Auch draußen gibt es Schutzmaßnahmen. In den Hotelpool dürfen nur 40 Personen gleichzeitig. Die Mitarbeiter reinigen Handläufe, liegen und duschen nach jedem Badegast. Eine Maske muss man aber weder am Pool noch am Strand tragen. An der Playa ist es momentan sehr schön, weil man viel Platz hat. Wir gehen oft spazieren oder joggen und bummeln durch Geschäfte, von denen immer mehr wieder öffnen. Uns gefällt Mallorca auch ohne die Menschenmassen. Sollten wir uns auf Mallorca mit Corona infizieren, sind wir auf unseren Reiseveranstalter angewiesen. Man sagte uns, dass das Unternehmen Vorkehrungen getroffen habe. Wer Symptome zeige, werde getestet und in einer anderen Unterkunft untergebracht. Dann werde geschaut, wie man zurück nach Deutschland komme. Die Menschen hier freuen sich, dass wir da sind. Während des ersten Abendessens kam der Hoteldirektor an unseren Tisch und sagte, dass alles sicher sei. Die Mitarbeiter sind noch freundlicher als sonst. Sie sind froh, wieder arbeiten zu können, das merkt man ihnen an. Auch die Leute auf der Straße begegnen uns sehr herzlich. Wir hatten Sorge, dass sie das Pilotprojekt nicht gut finden könnten, aber wir fühlen uns als Testtouristen total willkommen. Dieser Artikel stammt aus einem Interview, das Frau Sarah Wess im Auftrag des Spiegel mit Frau Stefanie Gneuke geführt hat. Nach den ganzen Black Lives Matter-Unruhen in den USA ist das Thema Polizeibrutalität auch in Deutschland wieder mal auf die Tagesordnung gekommen. In Deutschland gibt es mehr Tote bei Polizeieinsätzen, als die behördlichen Statistiken ausweisen. Die zählen nämlich nur durch Schusswaffen Getötete. Wie viele Menschen auf andere Weise ums Leben kamen, wird nicht erfasst. Auf Grundlage der Pressedatenbank des Spiegel ergibt sich zumindest eine Größenordnung. Demnach starben in den vergangenen 20 Jahren 38 Personen bei oder nach Polizeieinsätzen ohne Schusswaffeneinsatz. Im selben Zeitraum erschossen Polizistinnen und Polizisten 174 Personen. Besonders häufig starben Personen bei oder nach einer Fixierung, öfter durch unterlassene Hilfe von Polizisten. Prügel und zu schnelles Fahren. Die Presseberichte geben in vielen Fällen jedoch nur den ersten Anschein wieder. Teilweise folgten langwierige Untersuchungen. Jeder zweite Gestorbene stand unter Drogen oder hatte körperliche oder psychische Vorerkrankungen. Wenn solche Personen randalieren, Pfefferspray eingesetzt wird oder sie mit Gewalt fixiert werden, steigt das Risiko zu sterben. Zugleich wird es schwierig, die Todesursache eindeutig zu bestimmen. In der Berichterstattung fand sich in 7 Fällen ein Urteil, das der Polizei Schuld am Tod zuwies. In anderen Fällen gab es aus Sicht der Staatsanwaltschaft keinen Verdacht gegen die Polizei. Die Ermittlungen wurden eingestellt oder es wurde nicht über den Ausgang berichtet. Zum Thema Covid-19-Neuinfektionen schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche Folgendes. Inzwischen haben Covid-19-Stationen und Gesundheitsämter vermehrt mit einer ganz anderen Klientel zu tun. Mit osteuropäischen Billiglöhnern aus den Schlachthöfen, mit Paketpackern aus Logistikzentren, mit Asylbewerbern, die sich in ihren Unterkünften gegenseitig anstecken. Man kann es auch so verstehen. Zuerst traf die Pandemie die Reisenden und Wohlsituierten, nun erwischt sie die Ärmeren, vor allem die, die in beengten Verhältnissen wohnen oder arbeiten. In den vergangenen Tagen wurden mehrere hundert Beschäftigte des Schlachtbetriebs Tönnies in Nordrhein-Westfalen positiv getestet. 7000 Menschen mussten in Quarantäne. Die Fälle machten den Landkreis Gütersloh zum Infektionsschwerpunkt. Schulen und Kitas schlossen sofort. Die niedrige Temperatur in den Zerlegungsbetrieben könnte die Verbreitung des Virus begünstigen. Vor allem aber hat der Tönnies-Ausbruch einen sozialen Aspekt. Viele Arbeiter in den Fleischfabriken stammen aus Osteuropa. In Deutschland wohnen sie meist auf engem Raum in Sammelunterkünften. Häufig müssen sie sich Bad und Toilette mit anderen teilen. Der bayerische Landkreis Aichach-Friedberg wurde wegen aus Rumänien eingereister Erntehelfer eines Spargelhofs zum zeitweiligen Corona-Hotspot. Im Berliner Bezirk Neukölln stehen mehrere Wohnblocks unter Quarantäne. Die Häuser werden laut der zuständigen Behörden vorwiegend von sehr armen und bildungsfernen Familien bewohnt. In anderen Ländern mit mehr Infizierten und Toten zeichnet sich noch wesentlich deutlicher ab, dass Einkommen und Ethnie darüber mitentscheiden, wer an Covid-19 erkrankt und wer davon nicht überlebt. In den Vereinigten Staaten starben, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung, fast 2,5 Mal mehr Afroamerikaner an Covid-19 als Weiße. In der Hauptstadt Washington, mit einem hohen Anteil an Afroamerikanern, waren es 6-mal so viele. Zu den Hotspots zählen ärmere Städte wie Detroit und New Orleans, wo mehrheitlich Schwarze wohnen. In Großbritannien kostete das Virus viele Pfleger und Krankenschwestern asiatischer Abstammung das Leben. Und in Deutschland? Über Corona und sozialen Status wird bislang kaum diskutiert. Ältere Personen und Patienten mit Vorerkrankungen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, heißt es auf einer Webseite der Bundesregierung. Ob gegebenenfalls weitere Faktoren eine Rolle spielen, wird sich in Studien zeigen. Anders als in den angelsächsischen Ländern, wo Wahlforscher detaillierte Daten zur sozialen Klasse und zur Ethnie erheben, fehlen solche Verknüpfungen bislang in Deutschland. Es gibt noch nicht einmal ein zentrales Mortalitätsregister, in dem Angaben aus den Todesbescheinigungen zusammengeführt und analysiert würden. Auch beim Robert-Koch-Institut spielen sozialwissenschaftliche Daten keine Rolle. Die vom Bundeswissenschaftsministerium eingesetzte Corona-Taskforce konzentriert sich auf medizinische Fragen. Doch klar ist, Armut und soziale Probleme ziehen gesundheitliche Beschwerden nach sich. Ärmere oder weniger gebildete Menschen leiden häufiger an Übergewicht, Diabetes und Herzkrankheiten. Nach einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts haben Frauen aus den untersten Einkommensgruppen in Deutschland eine um 4,4 Jahre niedrigere Lebenserwartung als diejenigen aus den höheren Einkommensgruppen. Bei Männern beträgt der Unterschied sogar mehr als 8 Jahre. Bleiben wir noch beim Thema Coronavirus. Es geht um die Fleischindustrie. Ein Gewerkschafter sieht die neue Viruswelle in der Schlachtbranche als einen Skandal. Der Gewerkschafter ist Herr Matthias Brümmer, der ist 60 Jahre alt und Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel, Gaststätten in Oldenburg. Er gibt dem Spiegel ein Interview über neue Corona-Fälle bei der Tönnies-Gruppe. Spiegel: Ein Manager der Tönnies-Gruppe sagt am Mittwoch, man habe wie die Löwen gekämpft, um das Virus aus dem Betrieb herauszuhalten. Ist das glaubwürdig? Brümmer: Ich glaube das überhaupt nicht. Natürlich gibt es keinen absoluten Schutz, aber hier erleben wir, dass man nach außen wie ein Löwe gebrüllt und sich nach innen wie ein Kätzchen verhalten hat. Spiegel: Warum? Brümmer: Wenn von rund 1000 Getesteten am Tönnies-Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück mehr als 600 Infizierte auftauchen, dann deutet das darauf hin, dass hier ein Hotspot länger gärte. Spiegel: Es kursiert ein Video im Netz, das aus der Kantine von Tönnies stammt. Die Arbeiter sitzen dicht an dicht. Es wirkt äußerst riskant. Von wann das Video ist, scheint nicht klar. Bei Tönnies spricht man mal von Ende März, mal von Anfang April, als es noch keine Infizierte gab. Später habe man dort die Abstände vergrößert. Brümmer: Es bleibt ein Skandal. Man setzt die Beschäftigten ja quasi bewusst einem Gesundheitsrisiko aus. Das ist schon menschenverachtend. Spiegel: Die Betriebe seien nicht für eine Pandemie gebaut, heißt es von Tönnies. Brümmer: Eben. Kaum ein Betrieb war ja auf eine solche Situation vorbereitet. In der Schlachtwirtschaft stehen die Leute aber auf engstem Raum, arbeiten am Fließband. Man hätte die Taktzahlen viel früher minimieren und Schichten entzerren müssen. Thema Trump-Imperialismus. Havanna de Cuba. Havanna schickt Ärzte zur Corona-Bekämpfung in alle Welt. Es hat das Virus im eigenen Land erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Zumindest bislang. Doch US-Präsident Donald Trump will die sozialistische Regierung mitten in der Corona-Krise in die Knie zwingen, indem er das Land wirtschaftlich in den Abgrund treibt. Im Mai setzte er Kuba auf die Liste der Staaten, die nicht bei der Bekämpfung des Terrorismus kooperieren. Für das kleine Land wird es damit noch schwieriger, internationale Handelsbeziehungen zu knüpfen und Kredite zu bekommen. Die Wirtschaft ist im freien Fall. Menschen stehen stundenlang an für Nahrung, doch Reis und Mehl sind ausgegangen. Die Insel leidet bereits seit mehr als 60 Jahren unter einem Wirtschaftsembargo, das unter Trump nochmals verschärft wurde. Als Folge der Corona-Krise ist der Tourismus zusammengebrochen, einer der wichtigsten Devisenbringer. Hintergrund der jüngsten US-Maßnahmen ist Kubas Rolle bei den gescheiterten Friedensgesprächen zwischen der Guerilla ELN und der Regierung in Kolumbien. Havanna weigert sich, eine Gruppe von ELN-Führern aus Kolumbien auszuliefern, die in Havanna Gespräche mit der kolumbianischen Regierung geführt hatte und nach dem Abbruch der Verhandlungen in Kuba geblieben war. Die konservative kolumbianische Regierung argumentiert, eine sichere Rückkehr stehe den Kämpfern nicht mehr zu, weil die ELN während der Verhandlungen ein Bombenattentat in Bogotá mit 22 Todesopfern verübt hatte. Die kubanische Regierung hat den Anschlag verurteilt. Zum Thema Menschenhandel schreibt der Spiegel von dieser Woche Folgendes. Weil sich ein Ende des Bürgerkriegs abzeichnet, läuft das Geschäft der Menschenhändler wieder an. Europa muss sich auf eine neue Fluchtbewegung einstellen und reagiert immer brutaler. Jetzt aber tut sich plötzlich wieder eine neue Lücke auf für die vielen Flüchtlinge, die von Nordafrika nach Italien oder Malta übersetzen wollen. Der Krieg um Libyen geht dem Ende entgegen, zumindest im Westen des Landes, wo die meisten Schleuserboote ablegen. Der Weg nach Europa steht Schutzsuchenden so weit offen wie seit Monaten nicht mehr. Die Migranten eilen an die Grenze von Tunesien und da nach Libyen rüber. Dort seien die Preise für die Reise über das Meer in den vergangenen Tagen von 1.200 Dollar auf 600 Dollar gefallen. Das berichtet ein Augenzeuge am Telefon. Er wachte nun in einem Lager in der libyschen Küstenstadt Suwara darauf, nach Europa überzusetzen. Diesmal werde ich es schaffen. Libyen ist seit Jahren eine Hochburg für Menschenhändler, Milizen wie jene des Schmugglerpaten Ahmed Omar al-Dabashi, genannt Al-Amu. Die haben mit Ministerpräsident Serraj einen Deal abgeschlossen. Sie unterstützen die Regierung im Kampf gegen Haftar. Dafür duldet Sarai den Menschenhandel. Die Milizen gehen äußerst brutal vor. Sie sperren Migrantinnen und Migranten in Gefängnisse, wo sie die Menschen misshandeln, foltern, vergewaltigen. Das Auswärtige Amt verglich die Haftanstalten bereits 2017 mit Konzentrationslagern. Die Vorwürfe konnten dem Geschäft von Al-Amu allerdings nie etwas anhaben. Im Gegenteil, die Europäer werteten die Milizionäre zu Kooperationspartnern im Kampf gegen irreguläre Migration auf. Erst der Krieg sorgte dafür, dass sich die Schmuggler vorübergehend zurückziehen mussten. Haftars libysche Nationale Armee, LNA, eroberte mit der Unterstützung Russlands, Frankreichs und der Vereinigten Arabischen Emirate weite Teile des Landes. Leute wie Al-Amu wurden selbst zu Flüchtlingen. Haftar stellte seinen europäischen Unterstützern, allen voran Frankreich, in Aussicht, die Migration über das Mittelmeer zu stoppen. Nun aber bringt die Intervention einer weiteren Macht die Wende. Die Türkei hat seit Januar massiv Waffen und Kämpfer nach Libyen geschafft und auf diese Weise die Kräfteverhältnisse auf dem Schlachtfeld umgekehrt. Haftar büßte innerhalb von Tagen die Geländegewinne der vergangenen 14 Monate ein, darunter auch Schmugglerhochburgen wie die Küstenstadt Sabratta. Noch im Januar stand der Kriegsherr kurz davor, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Nun muss er fürchten, von Sarai-Truppen überrannt zu werden. Trotz der katastrophalen Sicherheitslage in Libyen will die maltesische Regierung die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache ausweiten. In Koordinierungszentren in der maltesischen Hafenstadt Valletta und im libyschen Tripolis sollen maltesische und libysche Beamte gemeinsam das Mittelmeer überwachen. Malta will zudem zusätzliche EU-Hilfe beantragen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk kritisiert den Deal. In der Vereinbarung steht nichts über Menschenrechte. Flüchtlinge in Libyen werden nicht einmal erwähnt, sagt Vincent Cochetel, der Sonderbeauftragte für die Mittelmeerregion. Das europäische Geld dürfe nur gezahlt werden, wenn es an Bedingungen geknüpft sei, zum Beispiel an die Schließung der Flüchtlingsgefängnisse. Am vergangenen Wochenende kenterte vor der libyschen Küste wieder eines dieser Boote. Die Flüchtlinge drängten sich auf einem seeuntauglichen Boot ohne Rettungswesten. Die libysche Küstenwache rettete nicht. Private Retter waren nicht in der Nähe. 12 Menschen starben. Am Dienstag, 4 Tage nach dem Unglück, wurde einer der leblosen Körper an die Küste gespült. Es war der Leichnam eines 5 Monate alten Mädchens. Ni hao, ni现在收听的你们slang，一个电台节目在德国，对你是文化和政治在巴塞罗那问候。 mein Leben. Hell und weit wie ein Sonnenstrahl. Hell und weit wie ein Sonnenstrahl. Ihre Füße, sie berührt sie. Das Licht strahlt schon zum Fenster rein. Und sie steht nicht vor Gericht. Nein, sie liegen. Und sie sprechen nicht. Nein, sie lieben. Ich dachte, nichts wohl wär. Wär's nicht so schwer. Wer sagte, ich sei leer. Bin ich doch voll von deiner Liebe. Deiner Liebe. Deiner Liebe. Deiner Liebe. Ich dachte, nichts wohl wär. Wär's nicht so schwer. Wer sagte, ich sei leer. Bin ich doch voll von deiner Liebe. Deiner Liebe. Deiner Liebe. Deiner Liebe. Ich hab mir die Lippen wund geküsst. Dir die Lippen wund geküsst. Mir die Lippen wund geküsst. Gut lachen, denn du bist wunderschön. Du musst nie irgendwas Spezielles machen, außer rauchend in der Ecke stehen. Du bist wie ein Versprechen nach einem Koranriff im Reih. Aber draußen dort beim Gästebuch, ja, da fällt dir leider immer überhaupt gar nichts ein. Darum brauchst du mich wie ein Auto sein Benzin. Darum brauchst du mich, sonst bleibst du einfach stehen. Du bist apathisch und so, so empfindlich, denn du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Alle tanzen, tanzen um dich ständig. Du hast in deinem ganzen Leben noch nie gestört. Aber wenn du dann alleine bist, in der Stille und nur mit dir, wenn ich es überhaupt gar nicht mag. Ich nehme mein Abendbrot im Stehen ein. Spaghetti mit Spinat. Dann schaue ich den Flugzeugen nach und ich hoffe, dass du Filme und Kino im heutigen Niemandsland. Wir fragen uns, wird das alles vom Zeitgeist verweht? Kinoklischees und Kritik. Nach dem Tod von George Floyd und den Diskussionen über Rassismus wurde Vom Winde verweht, vorübergehend aus dem Programm eines US-Anbieters genommen. Frage, müssen auch andere Filme zurückgezogen werden? Nach dem Tod des schwarzen George Floyd und den aktuellen Diskussionen über die US-Polizei und Rassismus in den Vereinigten Staaten wurde der amerikanische Filmklassiker Vom Winde verweht aus dem Jahre 1939 vorübergehend aus dem Programm eines US-Anbieters genommen. Mit einer aufklärerischen historischen Einbettung ist er inzwischen wieder zu sehen. Das wirft Fragen auf. Müssen auch andere Filme zurückgezogen werden? Oder wie sollen sie in Zukunft gezeigt werden? Dazu kommt, es ist nicht nur ein Problem der US-amerikanischen Kinogeschichte. Verzerrende Darstellungen bestimmter Charaktere gibt es zum Beispiel auch in Asien und in der deutschen Filmgeschichte. Brauchen wir eine Art historisch korrekte Filmpolizei, eine Art Überwachungsfilmrat, der alle Filme nun systematisch durchsucht, damit dort keine Minderheiten irgendwie verzerrt dargestellt werden? Wer kontrolliert dann wiederum diesen Rat und wie sollte man dann Minderheiten darstellen, ohne dass man jemanden verletzt? Und wo bleibt dann dabei noch die künstlerische Freiheit? 1000 Fragen. Schauen wir uns ein paar Filme an, bei denen nun diese Fragen aufgeworfen werden. Da ist zuerst einmal der Film, wie gerade gesagt, Vom Winde verweht. Folgt jetzt also eine Neubewertung der Filmgeschichte. Der Klassiker Vom Winde verweht wurde nach den aktuellen Diskussionen über Rassismus in den USA von einem Streaming-Anbieter vorläufig aus dem Verkehr genommen. Die Situation der Sklaven sei in dem Film geschönt dargestellt und nicht realitätsnah geschildert, so das selbstkritische Eingeständnis des Warner-Konzerns, der die Rechte am Film hat. So, und jetzt, Miss Scarlett, jetzt sind Sie bitte so gut und essen Sie was, ja? Oh nein, heute will ich mich richtig amüsieren. Ich esse auf dem Gartenfest. Wenn es Ihnen gleich ist, was die Leute über uns... Der Sender HBO Max, der Vom Winde verweht vorübergehend aus dem Programm nahm, bietet den Klassiker inzwischen wieder an. Jetzt wird der Film von einordnenden Hinweisen in Text und Bewegungsbild ausgestrahlt. Das wirft natürlich Fragen auf, denn Vom Winde verweht ist bei weitem nicht der einzige Film, der historische Abläufe und gesellschaftliche Entwicklungen verzerrt darstellt. Guten Tag! Ja, Miss Scarlett, Miss Suelle, Miss Green, your mama's home. Der berühmteste und innovativste Film der amerikanischen Stummfilmära war The Birth of a Nation von David Wark Griffith. Das dreistündige Historienepos von 1915 schildert Episoden aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Auch dort ist die Darstellung der Afroamerikaner grob verzerrend. Entweder sind sie negativ dargestellt oder sie fügen sich den Vorstellungen der weißen Amerikaner freiwillig. Und wie sollte in Zukunft dieser Film gezeigt werden? Schließlich handelt es sich um eines der berühmtesten Werke der Filmgeschichte. The Jazz Singer aus dem Jahre 1927 gilt als erster Tonfilm der Kinohistorie. Hauptdarsteller Al Jolson war ein bekannter weißer Sänger und Entertainer. Im Film tritt er schwarz geschminkt als Afroamerikaner auf. Nicht nur für Schwarze heute unerträglich, das sogenannte Blackfacing. Oh, now, Miss Scarlett, you come on and be good and eat just a little, honey. No. Blackfacing ist der Begriff, den man heute dafür verwendet. Afroamerikanische Charaktere wurden lange von weißen Schauspielern verkörpert. Hier ist Eddie Cantor, der eigentlich Isidore Itzkowitz hieß, im Film Whooper von 1930 zu sehen. Diese lange gepflegte Unart der Rollenbesetzung gilt heute als rassistisch. Wie also umgehen mit diesen Stummfilmen aus einer anderen Zeit? Wegsperren, wegschließen, nie mehr zeigen, nur noch in Seminaren zu korrektem antirassistischen Verhalten zeigen? Dasselbe Problem gibt es beim sogenannten Redfacing im Western. Man gelangt dann auch schnell zum uramerikanischen Filmgenre schlechthin, dem Western. Auch dort spielten weiße Stars Charaktere, die eine andere Hautfarbe haben, in diesem Fall Indianer. Im Film Tazza, Sohn des Cochise, spielt Rock Hudson einen friedfertigen Häuptlingssohn. Regie führte Douglas Sirk, der unter dem Namen Hans Detlef Sirk 1937 vor den Nazis flüchtete. Guten Tag, Gerald. Wie geht's denn? Guten Tag, John Wilkes. Sie haben einen schönen Tag für Ihr Garten. Es scheint so, Gerald, aber warum ist... Ein Paradebeispiel für den Zwiespalt zwischen Moral, Ästhetik und Historie ist auch der Western The Searchers. Kaum ein anderer amerikanischer Film wird noch heute so enthusiastisch besprochen wie John Fords Western von 1956. Für viele Experten gehört er zu den besten Filmen aller Zeiten. Auf der anderen Seite propagiert er ein rassistisches Weltbild. Auch dies ein Fall für eine Neubewertung? Verbreiten amerikanische Filme mehr oder weniger versteckt rassistische Vorurteile? Das ist die Frage. Diese Diskussion müsste ehrlicherweise auch auf andere Werke ausgedehnt werden, in denen es nicht um afroamerikanische Filmcharaktere geht. Ist ein Film wie The Deer Hunter, zweifellos ein brillant in Szene gesetzter Film über den Vietnamkrieg, nicht auch ein Werk, das Vorurteile gegen Vietnamesen schürt? Auch ein als filmisches Meisterwerk apostrophiertes Werk wie Apocalypse Now könnte sich den Vorwurf gefallen lassen, sich stets nur um die Darstellung der weißen US-Amerikaner zu kümmern. Die Vietnamesen hingegen dienen als filmische Staffage ohne Gesicht und Charakter. Wie muss man also in Zukunft mit einem solchen Film umgehen? Und vor allem mit den vielen wirklich schlechten Vietnam-Filmen? Beautiful friends. I haven't been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins. They gave me one. Viele asiatische Filmcharaktere werden in Hollywood-Filmen grob verzerrend dargestellt. Ein Beispiel ist auch der Klassiker Frühstück bei Tiffany. Dort spielt der weiße amerikanische Darsteller Mickey Rooney einen Nachbarn von Hauptfigur Holly Golightly, dargestellt von Audrey Hepburn, den Japaner Mr. Yuniyoshi. Man kann das mit Humor betrachten. Es ist aber auch eine Figur, die Vorurteile fördert. Suck it! Mommy, here's Miss Scarlett's Vickle. Oh, yes, and you is. You's gonna eat it. Lateinamerikaner sind mit etwa 18% der Bevölkerung die größte ethnische Minderheit in den USA, heißt es in einer DW-Studie. Auch das führe zu stereotypen Darstellungen. Das ist nicht immer nur herabwürdigend, wie bei Schwarzen oder Asiaten. Doch bleibt die Frage, was geschieht in den Zuschauerköpfen, wenn Schauspielerinnen wie Jennifer Lopez stets als sexy und temperamentvoll rüberkommen? Auch andere Nationen tun sich schwer, wenn es um Klischeevermeidung geht. Ein eklatantes Beispiel ist die Darstellung von Chinesen in japanischen Filmen und umgekehrt. Grund sind die langen kriegerischen Auseinandersetzungen dieser Länder. In jüngster Zeit deutet sich Entspannung an. Regisseur Zhang Jimu aus China und der japanische Schauspieler Ken Takakura arbeiteten 2005 zusammen. Auch Deutsche in Hollywood sind ein Thema für sich. Viele österreichische und deutsche Schauspieler, die vor den Nationalsozialisten flohen, gingen nach Hollywood ins Exil. Dort bekamen sie vor allem Rollen als Nazis angeboten, wie zum Beispiel Konrad Veidt als Major Strasser im berühmten Film Casablanca. Das führte dazu, dass sich das Rollenklischee für deutschsprachige Schauspieler verfestigte, auch Jahre nach Kriegsende. Deutsche sind Nazis. Deutsche haben Nazis darzustellen. Dieses Rollenklischee wird bis heute gepflegt. Ein relativ junges Beispiel ist der deutsch-österreichische Schauspieler Christoph Waltz oder Christoph Waltz, der in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds virtuos einen SS-Standartenführer verkörpert. Eine brillante schauspielerische Leistung. Doch was löst das in den Köpfen der Zuschauer aus? Deutschsprachige Darsteller, die auch im neuen Jahrtausend Nazis spielen? Dass Filme, die üble Vorurteile und Klischees verfestigen, manchmal tatsächlich aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Auch dafür gibt es Beispiele. Einige besonders krasse antisemitische Propagandafilme der Nazis, wie Jud Süß zum Beispiel, dürfen auch heute nur unter Vorbehalt gezeigt werden, im Rahmen von Seminaren oder Workshops mit Historikern oder Filmexperten. Wenn es Ihnen gleich ist, was die Leute über unsere Familie reden, mir nicht. Da rede und rede ich, dass man eine Dame daran erkennt, dass sie von den Leuten ist wie ein Vögelchen. Ihretwegen will ich nicht, dass Sie zu Mr. John Wilkes gehen und essen wie ein Scheunendrescher und schlingen wie ein Habicht. Blödes Gerede. Ashley Wilkes hat mir gesagt, er mag gerne Mädchen mit gutem Appetit. Was die Herren sagen und was sie denken, das ist zweierlei. Und ich habe noch nicht gemerkt, dass Mr. Ashley sie heiraten will. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona, Contrabanda. Baby, seit du fort bist, geh ich kaum noch raus. Besonders deine Gegenweide Nur selten treffe ich deine Freunde, die fragen mich, was ich jetzt tue. Was soll ich denn schon tun ohne dich? Ich atme ein, ich atme aus, setze einen Fuß vor den anderen, bis ich alles das, was geschehen ist, kapier. Ich atme ein, ich atme aus. Ich endlich weiß, dass du wiederkommst zu mir. Ich lebe von Erinnerung. Sie bringt mich durch den Nacht. Geh alles nochmal durch von Anfang an. Und ich bleibe in der Hoffnung, dass die Zeit schon alles richtig macht. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und ich hoffe, dass Ihnen unsere Sendung gefallen hat und Ihnen vielleicht ein paar Denkanstöße in die eine oder andere Richtung gegeben hat. Bleiben Sie alle gesund, werden Sie glücklich. Tschüss, adeo, agur, au revoir.